Jeder Tag kann der letzte sein, ich lebe den Moment. Ich bin nicht wie du, diese Szene ist mir fremd. Meine Stimme malt ein Bild in den Zement. Wir haben ihn gesettet, den Silberkettentrend. Jeder Tag kann der letzte sein, ich lebe den Moment. Ich bin nicht wie du, diese Szene ist mir fremd. Mich hat's nie interessiert, was ihr interessiert, denkt. Wir haben ihn gesettet, den Silberkettentrend. Straße hin, Straße her, ich hab ein kaltes Herz, gib mal deine Karte her. Wie ist die Lage, Flair? Wenn ich um der Speed, dann ist Blitzlicht gewittert. Ich bin immer noch derselbe Typ, scheiß auf die Kiffer. Direkt oder indirekt, ob schlechter oder guter Flow. Jeder, der mich disst in der Szene, ist ein Hurensohn. Thema Frauen, komm. Hey, die Achbars, nur weil du im Benz fickst, bist du keine Lady Rahba. Wenn ich will, fick ich dein Hype mit ner Zeile. Ich bin Ghetto, bunte Air Max in Scheiße. Ich mache, was ich will, mein Label, meine Regeln. Wir sind Ghetto, wir sind die, die dich durch die Scheibe treten. Guck doch, bra, jeder will jetzt ein Kurdo-Part. Jeder klebt an Kurdos Arsch, komm, ich schreib dir 100 Bars. Du bist kein Berliner, mach mir nicht auf Kennedy. Ich trag einen Schlagring in mein 501 Level. Jeder Tag kann der letzte sein, ich lebe den Moment. Ich bin nicht wie du, diese Szene ist mir fremd. Meine Stimme malt ein Bild in den Zement. Wir haben ihn gesettet, den Silberkettentrend. Jeder Tag kann der letzte sein, ich lebe den Moment. Ich bin nicht wie du, diese Szene ist mir fremd. Mich hat's nie interessiert, was ihr interessiert, denkt. Was ihr denkt. Wir haben ihn gesettet, den Silberkettentrend. Gangster hin, Gangster her, als wenn ihr Gangster wärt. Rapper wollen Feature, ihre Mütter wollen Geschlechtsverkehr. Yeah, und ich bin immer noch kein Casper-Fan. CCN, das ist der kugelsichere Wessel-Slang. Du bist nicht krass, auf deinem T-Shirt steht nicht Kodo. Du bist ein Spaß, auf deinem Polo steht nur YOLO. Starker Bartwuchs, Nike Cup. Umgekehrt, schau dir die Rapper an, keiner hat gepumpt wie Flair. Ich bin zu Ghetto für die Festivals. Weil dieser Rapper alle Gäste killt. Diese Szene sind nur CCN-Embryos. Du gehst zu Stempelhof und bist danach dein Handy los. Ich bin's gewohnt, dass die Handschelle klickt, weil deine Mutter eine Handschelle kriegt. Alpha-Jacke, maskulin Jogginghose. Und du rennst weg, wenn ich Kodo oder Sony hole. Jeder Tag kann der letzte sein, ich lebe den Moment. Ich bin nicht wie du, diese Szene ist mir fremd. Meine Stimme malt ein Bild in den Zement. Wir haben ihn gesettet, den Silberkettentrend. Jeder Tag kann der letzte sein, ich lebe den Moment. Ich bin nicht wie du, diese Szene ist mir fremd. Meine Stimme macht ein Bild in den Zement. Wir haben ihn gesettet, den Silberkettentrend. Es ist Zeit zu rappen, doch wer von euch erreicht mein Niveau? Deutscher Rap bleibt ein Streicheltier so. Mein Monopol, geh mach deine Diss-Tracks. Aber wenn du kommst, wirst du Bastard gekidnappt. Reebok Classics, wie ich auf dem Beat flow lässig. Denkst du echt, dass du mit Bushido chattest? Facebook, Twitter, von Fans so verfolgt. Ein Mensch aus dem Volk schmückt die Wände mit Gold. Maischberger Kerner, 3 nach 9 Rap. Großer Schock, weil Deutsch mein Leistungskurs war. Klar, gibt's auch so viele, die mich hassen. Denn ich hab was Riesiges erschaffen. Der Beef ging von mir aus und ich hab ihn beendet. Sido, wir haben unsere Zeit nur verschwendet. Doch Zeit ist Geld und sie wird uns gestohlen. Deutscher Rap ist mein Monopol. Und das, was ich als Kind nie hatte, werd ich holen. Wie hart hab ich gekämpft, das hier bleibt mein Monopol. Mich hat's nie interessiert, was ihr denkt. Denn ihr wart mir fremd. Yeah. Wir haben ihn gesettet, yeah. Den Silberkettentrend. Jeder Tag kann der letzte sein, ich lebe den Moment. Ich bin nicht wie du, diese Szene ist mir fremd. Meine Stimme malt ein Bild in den Zement. Wir haben ihn gesettet, yeah. Den Silberkettentrend. Und das, was ich als Kind nie hatte, werd ich holen. Wie hart hab ich gekämpft, das hier bleibt mein Monopol. Mich hat's nie interessiert, was ihr denkt. Denn ihr wart mir fremd. Yeah. Wir haben ihn gesettet, yeah. Den Silberkettentrend. Jeder Tag kann der letzte sein, ich lebe den Moment. Ich bin nicht wie du, diese Szene ist mir fremd. Meine Stimme malt ein Bild in den Zement. Yeah. Wir haben ihn gesettet, yeah. Den Silberkettentrend.